Einen wunderschönen guten Tag zusammen und jetzt geht's Schlag auf Schlag schon wieder ein Netzstimmengespräch und erneut ein Cyberlago im Dialog. Heute mit dem Klaus Ofner von Fischer Technologies. Das habe ich jetzt hoffentlich richtig gesehen. Nee, Fischer IT Ja, Information. Fischer Information Technology AG. Also ist schwierig, ja. Ja, Muss das noch war mal ein der bisschen. erste Test. Das ist der erste Test, oder? Fischer Information Technologies, ich kann es. Die haben ja, waren ja auch so ein nettes Park im Bodensee zu sponsern, darum kenne ich die ja auch schon ein bisschen. Aber wir wollen ja dich kennenlernen. Das heißt, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Klaus Ofner. Ich komme ursprünglich aus der technischen Informatik, habe dann nach ein paar Jahren im Vertrieb und ins Management gewechselt. War sehr stark in der Startup-Szene unterwegs in München, hat auch ein paar eigene Firmen, habe aber auch für Oracle und BMC gearbeitet und bin jetzt seit 2 Jahren bei Fischer, sitze hier mit dem Vorstand. Titel nennt sich Chief Revenue Officer und kümmere mich logischerweise stark alles, was mit Umsatz zu tun hat, hat aber auch ein bisschen was mit der Strategie zu tun, das ganze Partnermanagement, den Markt einfach auch ein bisschen zu befragen, was er so braucht. Und deswegen ist es ein weitläufiges Gebiet. Wir sind ja auch eine Mittelstandsfirma. Ja, also von daher arbeite ich noch selber. Genau, und er sitzt im schönen Güttingen, das jetzt nicht alle kennen, ne? Aber das ist so ein paar Steinwürfe entfernt vom Bodensee. Ja, wir sitzen in Staring, nicht in Ah ja, in Güttingen. Staringen, Ja, nicht in Güttingen, natürlich in macht aber Staringen. nichts. Ist Gott genau sei Dank. zwischen Radolfzell und Bodmann. Also Ja, ist sehr nett hier. Ist ein Dorf, aber wir haben Gott sei Dank zumindest ein Geschäft. Aber der Vorteil ist, du hast ja immer Parkplätze, falls du mit dem Auto anreist. immer Ja. Parkplätze und es ist ein bisschen ruhiger, ne? Definitiv, ja. Jetzt habe ich natürlich heimlich vorher mal ein bisschen in dein Profil geguckt. Und das eine war, Moment, das muss ich jetzt aber doch nochmal nachschauen. Und zwar, es stand auch in irgendeinem Profil von dir oder in irgendeiner Zusammenfassung von dir. Und es stand aber auch, es steht aber auch ganz oben in deinem LinkedIn-Profil, nämlich dein Motto ist to make feel people better. Um Ja. Himmels Willen, wie genau macht man das? Weil das frage ich mich ja auch schon ziemlich oft. Also wichtig ist, man muss Menschen mögen. Ja, das hat gewisse Das könnte Vorteile. dir Ja. helfen, ja. Und also ich habe dieses Motto einfach schon sehr lange, weil ich möchte einfach, dass sich die Leute wohlfühlen. Und mit Leute meine ich einfach alle Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten. Also mit jedem, dem ich einfach zu tun habe, funktioniert logischerweise nicht immer. Das ist auch klar. Aber ich glaube, wenn man dafür sorgt, dass das Umfeld sich besser fühlt, ist man geschäftlich gesehen, ist man produktiver und nimmt auch bessere Gefühle mit nach Hause, weil der Job ist natürlich einfach ein langer Tag, immer, ja. Egal, ob ich 8 Stunden arbeite. Wenn ich aber was tue, das mir keinen Spaß macht, dann sind wahrscheinlich 2 Stunden am Tag schon zu viel, ja. Ja. Und ich bin auch ein totaler Freund von der Vernetzung von Generationen, weil man einfach von jemandem was lernen kann. Also nicht der Alte bestimmt, wie das zu laufen hat. Und ich meine das natürlich genderübergreifend, weil ich finde, wenn man genderübergreifend Generationen verzahnt, Entschuldigung, dann ist das ein Pool von unendlich viel Ideen. Jeder fühlt sich gewertschätzt und damit spiele ich das Motto zurück, to make people feel better, ist genau das, was es für mich bedeutet. Und das lebe ich auch so. Wie gesagt, bin ich fehlerfrei, funktioniert nicht immer. Ja. Aber ich halte das wirklich für sehr, sehr wichtig als Basis. Und das ist schon wirklich sehr, sehr lange so, weil man ja gerade meiner Generation ein bisschen vorwirft, ja, das ist alles irgendwie so noch keine Wertschätzung und dieses und jenes. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das was mit einer Generation zu tun hat, sondern mit der persönlichen Einstellung, wie wach man durch das Leben läuft und Menschen wahrnimmt. Also deswegen muss man sich für Menschen interessieren, damit man auch ein bisschen was sieht, was der Gesichtsausdruck so macht. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, meine Tür ist immer offen. Bei Managern, die halt den Spruch halte ich für dämlich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist so, weil kein Mensch Also hat das ist ja, eher, wir sprechen hier ja, Klartext. Also ja. ja. Okay, dann ist gut, Klartext mag ich, ja. Also ist dämlich, ja, weil ja Ja, weil klar. kein Mensch läuft zu dir ins Office, wenn du C-Level bist. Du musst einfach rumgehen und den Leuten klar machen, hey, mit dem kann ich sprechen, der hört mir zu und zwar wirklich und interessiert sich auch für mich als Person. Ja. Kurzen Moment. Entschuldigung Ja. dafür. Ja, und deswegen to make people feel better. Ja. Und ein anderes Stichwort, das finde ich auch spannend. Du hast ja gesagt, du hast ja so ein paar Sachen gegründet. Und da kam das schöne Wort, und das passt ja vielleicht auch zu deinem Motto ganz gut. Da kam nicht nur der Ausdruck Entrepreneurship, sondern er hatte noch ein Adjektiv davor, nämlich Social Entrepreneurship. Und das ist natürlich spannend. Was hast du da gemacht? Wann hatte ich denn Social Entrepreneurship als Irgendwo Firma? stand das in, Ja, ich glaube, in der okay. Pressemitteilung, dass du jetzt CSO bei Fischer Ach bist. so, ach so. Ja, das hat sich wahrscheinlich auf dasselbe bezogen, weil soziales Verhalten da irgendwie dazugehört. Also das war eher ein bisschen als Wortspiel gedacht bei der ganzen Geschichte. Ja. Und ja, ich bin ja als Chief Sales Officer eingestellt worden, habe aber diesen Titel dann eben wechseln wollen, weil Sales hört sich immer nur noch so verticken an. Verticken ist es aber nicht. Ich muss auch meine Kunden verstehen, wo die hinwollen. Und das nicht nur mit den Business-Zielen, sondern auch die Personen selber. Also wenn ich mit jemandem rede, dann kann es auch sein, dass dem sein Hauptziel ist, einfach mal für sein Team weniger Überstunden zu machen. Wenn ich irgendwas automatisieren kann, dadurch schränke ich ja auch Fehler ein, wenn es keine manuelle Arbeit mehr gibt oder der Job wird einfach interessanter. Das sind ja auch die persönlichen Bedürfnisse, die da hinten dran hängen. Ja, weil hinter jedem Mensch hängt eine Existenz, da hängen Ziele, da hängt eine Familie oder der Wunsch nach einer Familie oder sonst irgendwas. Und deswegen auch ein bisschen dieses Social. Ja. Also ich bin schon ergebnisorientiert, aber ich finde einfach, dass mit einem guten Gefühl innerhalb von einem Team kannst du einfach viel mehr erreichen. Und es macht auch noch Spaß, was echt ärgerlich ist, wenn es auch noch Spaß macht. Ja. Lass uns mal ein bisschen reden über diese Kette technische Informatik, dann praktisch ja, technische Sales und dann eben die Rolle, die du jetzt hast, die ja wesentlich managementlastiger ist. Ja. Wie ist so ein Weg? Also es ist ja nicht jeder Fachmensch gut geeignet, um dann, ich sehe das, mir gefällt gerade das Lächeln, das auf deinem Mund widerspiegelt, ist ja nicht immer optimal geeignet, dann entweder für die Führung oder für die nächste Abstraktionsebene. Ja. Also der Grund meines Wechsels aus der technischen Informatik raus, mir war das irgendwann zu viel Maschine und zu wenig Mensch. Also das habe ich schon immer gebraucht, ja. Also besonders introvertiert war ich noch nie, eher schüchtern, als ich jünger war, was mir viele heute nicht mehr glauben, war aber so. Und habe aber festgestellt, das war noch die Zeit, wo du noch Updates am Wochenende beim Kunden gemacht hast. Du bist dort gesessen, hast Datbänder eingelesen und derzeit hattest du einfach Zeit und habe gesehen, dass wenn der Kunde irgendein Problem noch genannt hat, weil du eben viel Zeit hattest zu reden, ich das irgendwie lösen konnte. Und dann ist mir aufgefallen, okay, Vertrieb hat anscheinend irgendwie was mit Lösen zu tun. Also Vertrieb ist ja so ein schlechtes Wort in Deutschland, was es aber eigentlich gar nicht ist, wenn ich ein Problem löse oder eine Herausforderung. Ja? Und ich habe mir dann ein Buch gekauft über Vertrieb und habe dann einfach mal damit angefangen, was ziemlich spannend war. Mein erstes Kaltakquisegespräch wusste ich nach meinem Namen eigentlich nicht mehr, was ich wollte, weil ich so höllennervös war, habe das dann einfach geübt, ja, und habe dann einfach immer mehr Verantwortung übernommen, also auch als Account Manager, was ich einen der verantwortungsvollen Jobs halte, weil du intern die Leute steuern musst und den Kunden zufriedenstellen. Das heißt, das Team, du musst ein Verständnis haben für das Team, für deinen Kunden, für das Team bei deinem Kunden, eventuell sogar noch Lieferanten, Generalunternehmer oder Technologiepartner oder sonst irgendwas. Und am einfachen ausgedrückt ist, ein Kunde hat mal zu mir gesagt, dass ich ein ziemlich schlechter Vertriebler bin. Und da ist mir das Gesicht runtergefallen, weil wir gerade einen Millionenvertrag abgeschlossen haben. Und dann habe ich gefragt, wieso er das glaubt. Und hat er gesagt, naja, du interessierst dich für Menschenofner. Und ich so, ah, okay, das war ein verstecktes Kompliment. Okay, dann habe ich das verstanden. Und eigentlich schließt sich der Kreis schon wieder zu Make People Feel Better. Du musst einfach die Menschen ernst nehmen, was sie wirklich von dir wollen. Also wir haben alle Umsatzziele, das ist logisch, aber wenn du das Ziel und die eventuelle Provision, die du kassieren kannst, an erste Stelle stellst, ich glaube, dann bist du falsch unterwegs. Ja, also zumindest in der Branche. Anderen Branchen kann ich nicht beurteilen. Ich habe eigentlich immer Software gemacht. Ja. Und ich glaube, das ergibt sich dann einfach von selber, wenn man die Anlagen hat, mit Menschen arbeiten zu wollen, die einem dann noch wichtig sind. Dann ist die fachliche Expertise eigentlich eine Hilfe. Also das hat mir eher geholfen, weil die Akzeptanz bei meinen Kunden größer war, weil ich vorher dieselben Probleme hatte und die gelöst habe, wie das, was ich jetzt verkauft habe, um eine Herausforderung zu lösen. Und da wirst du ganz anders akzeptiert, logischerweise. Ja. Das war einfach hilfreich. Ja. Wie gesagt, ich mag Menschen, ja. Weil gibt ja sonst nichts anderes. Ja. Ja, und da gibt es ja diese tausend Sprüche, ne? Wir sind alle im Vertrieb oder wir sind alle im Verkauf, aber es gibt auch immer den schönen Spruch, dass Menschen immer nur bei Menschen kaufen, ne? Und nicht bei Ja. Accounts und nicht bei Firmen und nicht bei sonst irgendwas. Und manchmal habe ich auch den Verdacht, dass die Dinge, die so da draußen als schief laufen mit irgendwelcher Software, sei es Impfterminverteilung oder sonst irgendwas, dass es alles auch irgendwie Sales Failures sind, ne? Also in dem Sinn, dass da eben wirklich nicht eine fachliche Beratung den Verkauf begleitet hat oder dass da jemand nicht wirklich mitgedacht hat, dass da am Schluss vielleicht noch jemand davor sitzen soll und den richtigen Knopf treffen muss oder so. Ja, also ich denke auch, dass, Entschuldigung, bitte. Ja, nee. Ja. Ich denke auch, dass da einfach zu wenig der Markt gefragt wird. Also wir fragen zwar Daten, ja, alles, was wir in irgendwelchen Datenbanken drin haben oder sonst irgendwas, aber am Ende muss ich ja irgendwo auch den Mensch fragen. Also das ist selbst bei B2C-Produkten so, die Massenprodukte sind, werden die auch nur gekauft, wenn der Markt das holt. Also Emotionen sind immer schön dabei. In der Softwarebranche kann man jetzt nicht so wahnsinnig über Emotionen verkaufen. Also geht schon auch logischerweise, ja, über Ängste oder Freude oder sonst was immer. Aber im B2C-Bereich ist es natürlich nochmal ganz anders. Und auch reden hilft. Also heißt das so schön, man kann in 3 Minuten Telefonat auch mal was klären, was man in 8 Stunden per WhatsApp geklärt hätte. Ja, also anrufen ist immer noch eine ganz gute Idee. Ja, in der Tat. Darum reden wir ja jetzt auch. Ja, das ist ja auch die Idee. Vielleicht, das habe ich in anderen Talks noch ein bisschen früher gesagt. Also, das ist hier eine Reihe von Leuten, jetzt bin ich schon auch schon wieder so menschenzentriert, von Gesprächen, die ich führe mit Mitgliedern von CyberLago. Das ist, wie man hier so schön sieht, ich mache das immer in die falsche Richtung, ein digitales Kompetenznetzwerk hier am Bodensee, wo eben die Digitalexpertinnen und Experten der internationalen Bodenseeregion sich treffen und austauschen. Und da war die Idee, dass wir uns alle mal ein bisschen besser kennenlernen könnten, weil man nicht mit jedem eine Stunde quatschen kann. Habe ich halt gesagt, na, dann quatsch ich halt mit den Leuten. Ja? Weil ich das auch gerne mache, weil ich mich auch für Menschen interessiere. Also was du eben auch gesagt hast, ich glaube nicht nur reden, sondern, also ich habe immer wieder festgestellt, meine besten oder die, wie soll man sagen, die Verkäufe in Anführungszeichen oder die Dinge, die ich dann für Leute tun konnte, dass sie mir dann Geld dafür gegeben haben, war ein netter Nebeneffekt. Ja? Also dann muss ich nicht Taxi fahren, sage ich immer. Also, dass ich was für Leute tun konnte, lag meistens daran, dass ich zugehört habe. Ja? Also klar, man muss ein paar Stichworte haben, so was kann das, was ist der Nutzen von dem, was ich da tue oder was ich da für dich tun kann. Aber ich glaube, dann muss man wirklich sehr, sehr gut zuhören, was der andere einem erzählt. Ne? Ja. Und dass man da dann an der richtigen Stelle einhaken kann und sagen kann, hast du da schon mal das probiert oder möchtest du das verändern oder kannst du dir vorstellen, dass das besser werden kann oder, oder. Kommen wir mal zu Fischer. Was macht ihr denn so? Also klar, Digitalisierung, aber ich sage immer, das ist das D-Wort, ja, das heißt alles und nichts. Ich glaube, keine 10 Unternehmen, die Digitalisierung machen genau dasselbe. Insofern bin ich da jetzt mal gespannt. Ja, also ursprünglich kommt Fischer, also uns gibt es seit über 35 Jahren, kommt aus dem Bereich technische Redaktion, hat einfach eine Software dafür, wo technische Redakteure oder auch Konstrukteure quasi die Maschine komplett beschreiben, wie sie funktioniert, wie man sie warten muss und Service. Das ist das eine Produkt. 2019 wurde was anderes entwickelt. Das ist für mich auch das Zukunftsprodukt an sich, weil das skaliert. Ich sage erstmal ein paar langweilige Worte dazu. Es ist eine Plattform, die läuft als SaaS, also in der Cloud, Software as a Service. Und dabei geht es um Datenintegration, Enterprise Information Management und Knowledge Management. Super Bingo! langweilig. Ja, super langweilig, okay? Ja, genau. Also ich habe alle Interessant. Kreuze im blauer Ja? Quadrat habe ich jetzt schon. Ja, Genau. genau. Spannend ist aber, was wir damit machen können. Was wir damit machen können, ist, wir lösen das 3-2-1-Problem. Das 3-2-1-Problem ist, du investierst 3 Millionen, du wartest 2 Jahre und schon hast du einen neuen Report. Das heißt, ein ewig langes Projekt, bis du irgendwann mal einen Nutzen daraus ziehst. Ja? Erstens ist das teuer, zweitens bringt das relativ wenig und drittens passt das eigentlich zu der heutigen Strategie nicht mehr. Früher konntest du locker deine Unternehmensstrategie auf 3 Jahre festlegen. für 5 Jahre planen. Bei den 3 Jahren konntest du, hast zwischendrin ein bisschen nachjustiert und. Das ist heute aber einfach nicht mehr drin. Wenn du was tust, sollte es relativ schnell Nutzen bringen und auf den aufsetzen und das weiter ausrollen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Wir haben einen Kunden, der 2 Jahre mit 60 Leuten versucht hat, ein Problem zu lösen. Ja, ein nicht unwichtiges Problem. Da ging es um über 200.000 Produkte, über 17.000 Standorte und 2.500 Zuliefererfirmen. Wie Okay. gesagt, zwei Jahre, 60 Leute. Und da sind wir dann im Zeitalter der Lieferketten-Nachverfolgbarkeit. Ja, genau. Supply Chain Management ist auch ein riesiges Stichwort für die Geschichte. Dann sind wir da dran gekommen eigentlich übers Netzwerk sind wir da dran gekommen und haben dann in dieser Halbjahresausschreibung, weil wir einen gewissen Druck hatten, und haben das Grundproblem in knapp 6 Monaten gelöst, und zwar mit 5 Leuten. Oder eigentlich, um es genau zu sagen, mit 5,5 Leuten. Was bei unserer Größe mit 70 Leuten schon mal hervorragend war. Alleine wären wir natürlich nie ganz an die Geschichte drangekommen, haben einen Generalunternehmer mit einschalten müssen, was natürlich auch Sinn macht. Der entscheidende Punkt ist aber, wir haben dieses Problem gelöst. Und wir haben mittlerweile mehrere Kunden. Wie gesagt, das Produkt ist seit 2019 grob marktreif gewesen. Dann kam ein bisschen Corona dazwischen. Das hat uns erstmal aufgehalten. Und mittlerweile haben wir sehr namhafte Kunden, die mit uns genau dieses berühmte 3-2-1-Problem lösen. Ja. Und das Schöne ist, es geht um Daten. Der Tag, dass jemand sagt, wir haben jetzt genug Daten, der wird nie im Leben kommen, sondern es werden immer mehr werden. Ja. Und wir sind Big Data-fähig. Also wir haben natürlich gewisse Testläufe, die gegen die Konkurrenz machen müssen. Und wir haben im Performance-Test 20 Mal schneller abgeschnitten als die Konkurrenz, die sehr namhafte Unternehmen beinhaltet. Und dieses Produkt pushen wir jetzt gerade nach vorne, weil wir eben das Thema Datenintegration und so weiter einfach beschleunigen und das 3-2-1-Problem killen, mehr oder weniger. Und genau diese Agilität wird der Markt gerade draußen gebraucht. Kann man da noch mal ein Beispiel machen, was das jetzt genau, also was ich jetzt für ein Problem habe und Ja. was diese Vorgehensweise oder diese Plattform dann für mich tun kann? Also das Hauptproblem, was du draußen hast, sind einfach Datensilos, historisch gewachsen, also irgendwelche alte Software, selbstentwickelte Software, also selbst sogar Excel-Sheets, ja. Wir Und kommen immer wieder vor in diesen Gesprächen. Excel-Sheets wird es wahrscheinlich noch immer geben und sind wahrscheinlich noch lange eine Basis, gerade für Finance, aber auch für andere Sachen. Mit dem Ding kannst du einfach extrem viel machen, ja. Ja. Also wie gesagt, das Aufbrechen dieser Silos ist ein sehr intensives Thema und dann schieben wir alles auf eine Plattform und auf der läuft eine Graph-Datenbank. So, das ist einmal für die Performance natürlich verantwortlich. Der Vorteil ist aber, dass du viel tiefer in den Dimensionen gehen kannst. Das heißt, du kannst deine Daten besser auslösen. Stell dir einfach vor, jemand macht M&A, das heißt, er kauft eine Firma. Und da geht es ja immer um die berühmten Synergieeffekte. Oh Die ja. Synergieeffekte können aber irgendwie nur eintreten, wenn ich die Daten integriert habe. Wenn die beide dasselbe CRM-System haben, easy, ist aber seltenst der Fall. Ja? Oder vielleicht haben sie auch zusätzliche Felder entwickelt im selben CRM-System. Und dann ist es ziemlich wichtig, dass du das bringst, nicht brichst, zusammenbringst, ja? Und auch relativ schnell auslesen kannst. Und wir haben auf der einen Seite haben wir einen Integration Hub, wo wir diese Daten reinziehen können, was natürlich auch eine Schnittstellenverringerung bringt und damit auch das Risiko noch runterfährt. Ja? Und wir sind dort stellenweise fähig, das innerhalb von ein paar Tagen zu machen. Ja, also das sind keine ewig langen Projekte. Ja. Was du hinten raus haben willst, ist natürlich ein anderes Thema. Das führen wir dann aber zusammen aus sogenannten Sichten, die natürlich nach Berechtigung du auch deinen Kunden zur Verfügung stellen kannst und nicht nur intern. Und dann liest du das in irgendeinem Frontend aus. Ja. Entweder entwickelst du noch eins, weil das wichtig ist, aber du hast einfach mal eine ganz andere Sicht. Also nehmen wir das Beispiel, du möchtest mal auf ein Produkt, eine Region und dann dementsprechend einen Kunden mal eine Sichtweise haben oder das ausweiten oder ähnliche Kunden. Und das Gute ist, wenn, sobald wir das implementiert haben in dieser doch sehr kurzen Zeit, brauchst du dafür dann keine IT-Spezialisten mehr, sondern du kannst Leute dran setzen, die das Business-Know-how haben und ein bisschen IT-Know-how, weil gerade diese Spezialisten in dem Bereich mit Daten zusammenbringen, vernetzen, andere Sichten bauen, das sind ja genau die am Markt gerade fehlen und richtig teuer sind. Ja? Also das heißt, es geht auf deine Geschwindigkeit, die es was bringt, das Risiko geht nach unten und du musst nicht mehr teure Leute suchen, die du gerade eh nicht findest. Und Ja? du hast Reibungsverluste in der Kommunikation der Businessleute mit den IT-Leuten. Das Ne? kommt Also wenn dazu, ja. dein, wenn dein Projektleiter da nur ein bisschen oder Projektmanager da nur ein bisschen schwächelt, ja, dann wird es schwieriger, ne? Ja. Also du räumst einfach ein paar Probleme aus. Also momentan kursiert am Markt dieser Citizen Data Scientist, der ungefähr das beschreibt, Business Know-how reicht, ja, plus ein bisschen IT-Know-how. Und dadurch kommst du einfach schneller raus. Ob sich jetzt der Name durchsetzt, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht so oft gehört, aber schon oft genug, dass ich mir gemerkt habe. Ja. Also Citizen wie Bürger. Ja, genau. Citizen Data Okay. Scientist. Ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist jemand, der sozusagen sich mit öffentlichen Daten befasst, ne? Also so, keine Ahnung, Gemeinden, Städte, sowas hätte ich jetzt aber offenbar, ja. Ja, vielleicht bedeutet es auch beides. Also Interpretation von Sachen ist ja manchmal sogar branchenverschieden. Ja. Ja, nee, hier steht es ohne formelle Ausbildung in fortgeschrittener Mathematik und Statistik. Ja. Okay, ja. Ja, es gibt diese Citizen Science Scientists, das sind sozusagen die Leute, die sich viele Sachen selber beibringen. Ja, hat man oft im historischen Bereich oder sonst wo, wo irgendeiner die Geschichte seiner Stadt aufschreibt und so. Und das haben die jetzt auf das Thema Data Ja. übertragen. Interessanter Begriff, ja. Definitiv. Und ich sage mal, umso größer die Firma ist, umso größer ist auch die Herausforderung, gerade weil du hattest vorher so die Supply Chain erwähnt. Und das ist natürlich generell eine Herausforderung, weil jede einzelne Funktion, ob das jetzt R&D ist oder Einkauf, Verkauf, Service oder was auch immer, eigentlich eine einzelne, also eine Funktion ist oder eine Funktionsgruppe, die natürlich alle Daten generieren. Und die sollte ich einfach mit einer Sicht beurteilen können, weil jetzt gerade mit den ganzen neuen Lieferkettengesetzen, wenn du mal in die Pharma schaust, dann oder also das ist überall so mit R&D, musst du dich jetzt schon um die Nachhaltigkeit, also Sustainability kümmern und das musst du bis zum letzten Logistiker machen. Und der letzte Logistiker ist meistens, wenn wir das jetzt in der Pharma sehen, der aus deinem letzten Lager, die Apotheke, oder auch ein Krankenhaus beliefert. Und meistens ist das nicht mal eine richtige Logistikfirma, wie man sich es vorstellt, mit deren LKWs, sondern es kann eine Person sein, die einfach einen Lieferwagen hat. Und die musst du in dieser ganzen Kette schon mit reinbringen. Und deswegen ist das Thema Datenintegration und Aufbrechen der Silos ein Thema, das gerade sehr, sehr viel beschäftigt. Allerdings musst du natürlich auch wissen, wenn du jetzt eine Mittelstandsfirma bist, wo bist du denn gerade selber auf der Reise in die digitale Transformation? Weil ich kann einen Kunden oder einen Interessenten nur da abholen, wenn er weiß, wo er gerade ist. Ja, weil das Thema Datenintegration wird auch erst dann ein Thema, wenn er sich um die digitalen Geschäftsmodelle anfängt zu kümmern, wie er das umsetzen will, aufsetzen oder wie auch immer. Ja, aber dran vorbeikommen wird keiner, weil das ist die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums. Ja, wobei, das habe ich jetzt kürzlich gelernt, dass es dann beim Krankenhaus nicht endet, sondern das Krankenhaus hat dann wieder ein digitales Medikamentenmanagement, wo die dann nämlich sehen können, welcher Patient kriegt überhaupt was und wie kommt es von der Krankenhausapotheke bei dem sozusagen ans Bett und so weiter und so fort. Und auch das Krankenhaus muss ja genau nachweisen, welche Pille hat er gekriegt, ne? Aus Ja. welchem Päckchen, mit welcher Nummer, welche Lieferung, welche Charge. Wann ist die produziert worden und so weiter und so fort? Das wird ja alles nachverfolgt und muss dann also nicht nur bis zum aus dem letzten Lager raus, sondern sogar noch drüber hinaus, praktisch bis in die Körperöffnung des Patienten, sei sie gestochen oder sei sie natürlich, Ja. muss geklärt sein, wo kommt das eigentlich her? Also ich Ja. glaube, die haben dieses Jahr irgendwie 6,5 Milliarden bekommen, um das alles zu digitalisieren im Gesundheitswesen. Oder waren sogar vielleicht mehr. Ja. Ja, und da habe ich auch was Lustiges gelernt. Da muss man an der Stelle auch mal sagen, manchmal kommt beim Digitalisierung auch seltsam vor. Ich habe im März ein Event gehabt mit Krankenhausdirektoren und da haben die das mal so ein bisschen erzählt und haben gesagt, die werden jetzt sozusagen gezwungen, Sachen zu digitalisieren. Die Dienstleister, wir hören da jetzt mal weg, ja, die Dienstleister würden Morgenluft wittern und hätten plötzlich ihre Preise massiv erhöht. Zum Teil kriegen sie gar keine Dienstleister. Und wenn sie am Schluss, und das wissen wir ja auch, ne, wie war das? Ein digitaler Schrottprozess ist halt immer noch ein Schrottprozess, ja. Also anders gesagt, zum Teil ist es dann so, dass die dann zwar einen Prozess digitalisiert haben, aber ist nachher teurer und im schlimmsten Fall schlechter, wahrscheinlich sogar schneller, aber ist teurer und schlechter als vorher, ja. Ja. Und manche von den Krankenhausdirektoren haben sogar gesagt, sie verzichten, also die kriegen dann so eine Art Straf. Abzug von dem Geld, was sie kriegen, von den Krankenkassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sagen, ich nehme lieber den Strafabzug, weil mich das weniger Geld kostet, als wenn ich jetzt was digitalisiere, was nachher Schrott ist. Ja, und ich denke, das ist ein Problem. Da müssen auch alle Leute, die in diesem Digitalisierungsbereich arbeiten, und das bezieht sich ja nicht nur auf Krankenhäuser, daran arbeiten, ne? Dass man eben wirklich vermeidet, Schrottprozesse zu digitalisieren. Ich denke, dass ihr das auch durch die Struktur von eurem Tool, wenn ich das richtig verstanden habe, schon mal aushebelt. Ja? Also dadurch, dass ich sozusagen, ohne dass ich jetzt irgendwie zu viel nachdenken muss, diese Daten zusammenführen kann. Also was heißt zu viel nachdenken? Ja, immer ausreichend viel, aber wenn ich das schon mal vereinfache, kann ich da schon mal keinen Fehler machen. Ne? Alles, was einfach ist, ist vielleicht auch weniger fehleranfällig. Ja, sicherlich. Also das ist der Thema, wo wir gut sind und für die Prozesse. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass es wichtig ist, die Interessenten wie auch die Kunden abzuholen an dem Punkt der Reise, an dem sie gerade sind. Dafür haben wir einfach Industry Experts, die sich in der jeweiligen Branche auskennen. Also ich würde mich, also ich kenne mich in der Pharma so ein bisschen aus, ja, was es da gibt, aber nicht um Prozesse zu beraten. Da haben wir auch niemanden. Und diese Industry Experts, mit denen arbeiten wir zusammen. Und die machen uns eigentlich, oder mit denen zusammen sind wir 360 Grad. Weil wenn du eh etwas verbesserst, dann macht es natürlich auch Sinn, über die Prozesse nochmal nachzudenken, wo du sie optimieren kannst. Nicht jede Optimierung ist eine Optimierung. Und das würden wir uns gar nicht zutrauen. Das ist einfach auch nicht unser Know-how. Und diese Industrieexperten helfen uns jeweils in dem Bereich dieser Branche. Und das gibt für den Kunden natürlich auch viel mehr Vertrauen, weil die dieselben Sprachen sprechen. Ja. Weil, sagen wir mal, immer mal Telekommunikationsbranche, ja. Wenn dir jemand sagt, ja, also einer unserer KPIs ist ARPU, wird dir wahrscheinlich nichts sagen, oder? Ja, ich war da mal eine Zeit lang unterwegs und Müsste das ich ist, googeln, ja, müsste ja, ich genau. googeln und Das Glück ist haben. halt Average Revenue per User. Und wenn ich irgendwo hingehe und die merken, dass ich nicht dieselbe Sprache spreche, dann ist die Akzeptanz nicht da. Und deswegen haben wir uns diese Industrieexperten geholt, mit denen wir das machen, weil das für den Kunden einfach auch mehr Sicherheit gibt. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du dann zu viel Geld reingebraten hast und hast nachher keine Verbesserung, dann ist das auch schlecht. Und ja, die beste Marketingstrategie ist immer noch die Reputation. Ja. Ich wollte gerade sagen, also Weiterempfehlung ist definitiv die beste Sales-Strategie, oder? Oder Marketing-Strategie. Also Das Weiterempfehlung. natürlich auch. Ja, genau. Da habe ich kürzlich in einem Vortrag von einem Menschen, den ich sehr cool finde, was gehört, und zwar sogar in Präsenz. Das war bei der NWX, New Work Experience von Xing. Da war der Ben Hammersley, den ganz viele Leute nicht kennen, der aber unter anderem das Wort Podcast erfunden hat. Okay. Also noch Journalist bei, das ist jetzt eine gute Frage, ich glaube beim Guardian war. Ja, ich glaube beim Guardian. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, eine gute Methode, was sinnvoll zu digitalisieren, ist wirklich zu überlegen, wenn ich das jetzt das allererste Mal machen würde. Oder er sagt, für Innovation, ja, er sagt, wenn ich das jetzt diese Sache würde ich jetzt das allererste Mal machen, wie würde ich sie machen? Ja, also wirklich eben überlegen, okay, was brauche ich denn wirklich? Was fließt da rein? Was fließt da raus? Und welche Zwischenschritte brauche ich wirklich und welche brauche ich vielleicht nicht? Weil eben, wie gesagt, wenn ich den nicht digitalen Prozess digitalisiere, ist meistens nicht so toll. Das stimmt. Ja, also das fand ich eine ganz gute Geschichte. Vielleicht nochmal, also ich finde ja Vertrieb wirklich spannend. Ich meine, hat ja vielleicht auch einen Grund, warum du zumindest in diesem oder Resultate, ja, oder Lösungen, ja. Das ist es ja auch. Wenn du jetzt jemand, was weiß ich, einen neuen Menschen, einen neuen Vertriebler vor dir hast, oder einer kommt zu dir und sagt, Mensch, gib mir mal einen Tipp, wie mache ich das besser? Was sagst du ihm? Du musst deine Kunden kennenlernen, persönlich wie auch geschäftlich. Also damit meine ich nicht unbedingt ein Abendessen und privat, sondern das Persönliche natürlich auf ihre geschäftlichen Ziele. die meistens aus privaten Zielen resultieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich muss es jetzt wiederholen, weil der Frage, diese Make People Feel Better Geschichte ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich eine Einstellung, ja. Und also extrem wichtig ist, ein Netzwerk innerhalb des Kunden zu haben, ja. Also gerade wenn du Sachen verkaufst oder im Angebot hast, die abteilungsübergreifend wirken können, dann musst du eigentlich von dem Technikbereich bis in den kaufmännischen Bereich unterwegs sein. Wenn es mehrere Standorte sind, dann ebenfalls. Also gut, Netzwerk ist oder so eines der wichtigsten Dinge im Leben nach Eigenkapital. Das war es eigentlich schon. Also ich finde die ganze Vertriebsgeschichte gar nicht so kompliziert. Wichtig ist, dass man sich ein Netzwerk aufgebaut hat und dass die Leute einem vertrauen. Ja, also das heißt nicht, dass man keine Fehler machen darf, aber die dürfen einfach nicht mutwillig sein, weil die Grundeinstellung der Menschen, also der vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist, dass im Vertrieb so oder so gelogen wird. In der Startup-Branche heißt es ja auch, fake it until you make it. Ja. Entscheidend ist aber, dass du authentisch rüberkommst Ein paar von und den Fällen werden jetzt demnächst wahrscheinlich beim Netflix verfilmt. ja, Ne? das kann gut passieren in dem Bereich, ja. Also ich glaube, das sind so die Kernpunkte von dem, was ich gerade gesagt habe, plus eben die Authentizität von einem selber. Ja, dass man das einfach ist. Man muss das schon wollen und man muss sich für Menschen interessieren. Wenn es rein ums Verkaufen geht oder man einfach nur verkaufen will wegen der Provision, kann man machen. Ob das in der Softwarebranche funktioniert, bezweifle ich dauerhaft. Ja, es sind immer dauernd wechselnde Kunden. Ja. Fehler sind natürlich genauso erlaubt. Ja, also ich habe auch schon Blödsinn erzählt, weil ich dachte, ich habe es richtig verstanden, habe ich dann aber nicht richtig verstanden und dann bin ich auch dazu gestanden. Ja. Ja, das ist ja so ein üblicher Clash zwischen dem Produktmanagement und dem Marketing-Sales, dass Sales plötzlich irgendwas verspricht, wo die Produktleute sagen, das sind wir aber bei weitem noch nicht. Ja, das ist dann ein echtes Problem. Ja, und ich kriege das auch mit. Es gibt so ein paar, also ich höre auch einiges an Sales-Podcasts und da gibt es schon so diese Maserati-Fraktion, ne? Also die halt, denen ist eigentlich egal, was sie verkaufen, ne? Hauptsache, sie rufen ganz viele Leute an und sind dabei total schmerzfrei. Und ja, und das finde ich auch immer wieder schwierig. Ja? Also ja, also ich glaube schon, dass man so halbwegs, nenne ich halbwegs eigentlich, also man muss auf jeden Fall zu dem Produkt stehen, was man da verkauft, ne? Aber man muss sich wirklich auch dafür interessieren, was das am Schluss für Nutzen bringt. Ich hatte also auch schon Leute, die irgendwas von mir wollten. Ja, der sagte, ja, ich will eine Facebook-Page. Dann sage ich, warum? Ja, damit die mich liken können. Dann sage ich, ja, okay, was sollen die denn liken? Was wollen sie denn da auf der Facebook-Page erzählen? Ja, ich will nichts erzählen, die sollen mich nur liken. Und das war einer aus Berlin, ja. Und da habe ich gesagt, fangen Sie Ja. sich doch einfach, gehen Sie vor die Tür, fangen Sie sich einen, der aussieht wie ein Student, fragen Sie ihn, ob er bei Facebook ist und dann baut er Ihnen das. Weil A, es ist viel billiger und es bringt genauso wenig wie das, was ich für Sie machen würde. Das wäre nur teurer, ja, weil er einfach ist. Ja, die gewisse Zeit auch braucht dafür. Ja, aber es wäre total nutzlos. Ich habe nie nachgeguckt, ob er da eine Facebook-Page hatte, wie viele Likes die hatten oder ob es ihm noch einer besser erklären konnte. Ja. Aber der, ja, ich glaube, der war einfach da nicht. Es war ein Gemüsehändler, glaube ich. Ja. Und der sagt, ja, soll mein Gemüse mögen. Ja, Ja, wenn schwierig. es gut ist, kann man das auch mögen. Aber du hast vorher Ja, aber er muss gesagt, natürlich trotzdem noch was erzählen, ne? Also damit es auf so einer ja. Plattform funktioniert. Ja, oder ich habe auch mal einen bei einer Werbeagentur, fand ich auch witzig, da habe ich gefragt, was sind denn so die Fragen, die dir deine Kunden stellen? Und er hat gesagt, was es kostet, wollen sie wissen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, okay, schwierig. Ja, also danach hat er ein ganz anderes, wie soll man sagen, ganz anderes Konzept aufgestellt und das 10 Jahre gefahren. Und ich glaube, da haben ihn die Leute nicht mehr als erstes gefragt, was es kostet, ne, sondern was ihn von den anderen unterscheidet. Was würdest du sagen beim Thema Digitalisierung? Was sind da momentan, was weiß ich, A, die dringendsten Dinge, die da passieren müssten, die größten Missverständnisse, auf die ihr so trefft? Ja, also weil wie gesagt, sprechen wir absichtlich vom D-Wort, ja, weil es so unheimlich schwer, finde ich, greifbar ist, weil es ist immer irgendwie alles oder nichts, ne? Also von dem Witz, aber den habe ich schon im anderen Podcast erzählt, den lasse ich jetzt. Aber da gibt es ja wirklich ja, eine ganze Bandbreite an Irritationen oder Missverständnissen oder ja, die da so grassieren. Auf was trefft ihr da so? So, das Extremste, was mir dazu einfällt, ist nach meiner Erfahrung, dass man glaubt, dass digitale Transformation ein Projekt ist und man beim Projektleiter bestimmt, der sich darum kümmert. Ja. Passend zu dem, was ich vorher gesagt habe, auch ich muss wissen, wo ich auf der Reise bin, wenn ich in der digitalen Transformation was machen möchte. Also ich muss ja auch Ziele haben, was will ich damit erreichen? Ja, weil nur ein Geschäftsmodell aufzubauen, damit ist es ja nicht erledigt. Und ich glaube, viele der Unternehmen sind sich nicht bewusst, dass es eben nicht ein einfaches Projekt ist, sondern dass das aus dem Management raus angestoßen werden muss mit Involvement des Managements. Das ist eigentlich Also firmaübergreifend. einerseits das, und ich habe hast mich gerade lachen sehen, als du das gesagt hast, weil ich das halt auch immer wieder sage, Digitalisierung ist kein Projekt. Ich würde es eher so formulieren, dass Digitalisierung eine Funktion ist. Ja, also ich sage jetzt mal, Finanzen ist ja auch kein Projekt im Unternehmen, sondern vielleicht eine Umstellung in dem Bereich, ja, aber Finanzen selber ist eine Funktion, ja, dass Geld reinkommt und Geld rausgeht und das irgendwie passt. Ja, und ich glaube auch, Digitalisierung ist nicht etwas, was ich einmal mache und dann ist es vorbei, weil das wäre ja, dann wäre es ja ein Projekt, sondern es ist eigentlich etwas, was A, die ganze Zeit als Funktion mitläuft. Also sowohl natürlich einfach im Haus, also sozusagen die interne IT, aber eben auch die Schnittstellen nach außen. Aber das ist ja nicht irgendwann fertig, sondern so wie wir alle paar Jahre ein neues Handy haben oder alle paar Jahre einen neuen Rechner haben oder immer mal wieder ein Betriebssystem-Update haben, so braucht aber auch das ganze Digitalisierungskonzept von einem Unternehmen doch immer mal wieder entweder ein Remake oder natürlich eine konstante Mitführung. Ja, also es tauchen ja ständig neue Prozesse auf, die müssen ja auch wieder digital werden. Die sind ja nicht von selber digital. Ja, definitiv. Ja. Und also für mich ist das auch ein starker Kulturwandel, den ich im Unternehmen den kompletten Teams auch vermitteln muss. Ja, weil nicht jeder hat jetzt irgendwie einen Job, wo er sich automatisch mit der IT oder mit digitaler Transformation beschäftigt, sondern er nutzt das einfach nur. Also mein Kulturwandel ist oder so aus meiner Sicht grundsätzlich immer die größte Gefahr für irgendwas, egal ob eine Firma übernommen wird oder ob man einen neuen Weg geht oder ob man erweitert. Ja. Dafür gibt es ja Kulturberater, selbst also sind die Nachfolge, wenn es vom Gründer zum Sohn oder zur Tochter geht, ja, weil viele, also ich sage das jetzt mal ganz lapidar, arbeiten ja für den Alten, ja, und haben deswegen angefangen. Und wenn jetzt innerhalb der Familie übernommen wird, dann muss man auch das sauber führen. Ich glaube, in der digitalen Transformation ist es einerseits fürs Verständnis wichtig, dass ich die Leute abhole, dass die hinten dran stehen hinter der Strategie, ja, was in jeder Firma eine Gefahr ist, wenn die Mitarbeiter nicht hinter der Strategie stehen. Und deswegen sollte man das auch so handeln. Ja. Also wo bin ich? Wen nehme ich mit? Wer involviert sich alles? Wahrscheinlich wird es sogar Sinn machen, über die Teams jeweils Leute rauszunehmen mit einem externen Berater, die mal irgendwo in der stillen Kammer einzuschließen. Also natürlich nicht wortwörtlich, aber dass die sich genau mal darum kümmern. Okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das betrifft Management. Bis zur technischen Funktion innerhalb eines Unternehmens. Also ob das jetzt Produktion ist oder was auch immer. Ja, soll Ja, man sich oder sehr genau auch, also Gedanken nicht nur, machen. wo wollen wir hin, sondern was ist momentan der Fall, was so eigentlich nicht bleiben kann? Vielleicht auch. Ne? Ja. Also, oder was sind Schmerzpunkte, die wir momentan haben? Und dann, ob es dann digitale Lösungen dafür gibt oder nicht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber es könnte ja sein. Ne? Also, was weiß ich, wenn sich niemand bei mir bewirbt, könnte eine Employer Branding Kommunikation digital sinnvoll sein oder auch nicht. Eventuell muss ich noch 3 Schritte vorher machen. Ja. Ja, Aber ja, also beides, ne? Wo will ich hin? Aber auch, Was ist denn momentan der Fall, was nicht gut ist? Definitiv. Ich weiß nicht, ob du das Rockefeller-Prinzip kennst mit den 10 Punkten, der ja irgendwie 80.000 Leute geführt hat, nur mit Telefon und was es damals gab, Telegramme oder so. Und eine Funktion ist SSK, also Start, Stop oder Keep, wo man sich regelmäßig mit seinem Team unterhält. Okay, was starten wir Neues und was bringt das? Bla bla bla. Was stoppen wir? Weil, keine Ahnung warum, hat das Ziel nicht erreicht oder wir haben es falsch gedacht, kann man natürlich auch abändern. Und dann das Keep-Ding. Also das sollte so oder so automatisch drin sein in einem Unternehmen. Aber ich glaube, wir haben viel ein bisschen verlernt, weil wir alle im Stress sind, weil wir Funktionen abgeschafft haben im Unternehmen, weil wir das alles automatisieren oder digitalisieren. Jetzt haben wir das aber auch nicht richtig gemacht, ja. Jetzt fehlen uns einerseits die Leute und auf der anderen Seite ist aber die Automatisierung noch nicht so weit. Also egal, ob die Automatisierung jetzt in digitale Transformation geht oder einfach jetzt nur intern, um Sachen schneller digital abzuwickeln, ja. Und da stehen wir uns manchmal so ein bisschen selber auf den Füßen, ja. Ja, vorher hätte auch keiner irgendwas 10-mal kopiert, um uns an 10 Leute zu schicken, aber jetzt 10 Leute in CC zu nehmen, das machen viele, ne? Ja, Und das ist super. da gibt's ja von wie heißt der von Berkshire Hathaway, auf jeden Fall einer der reichsten Menschen auf der Welt, ja. Da war mit dem und dem Bill Gates, mir fällt nachher der Name vielleicht ja noch ein. Warren Buffett, genau. Okay. Gibt's so eine Fernsehsendung, ja, und dann erzählt halt der Bill Gates, er hätte mal bei Warren Buffett im Kalender geguckt und da steht halt so gut wie nichts, ja. Und dann sagt halt der Buffett, naja, busy is the new stupid, ja. Also, und umgekehrt habe ich leider den Eindruck, dass die meisten Leute sich total toll finden, wenn sie beschäftigt sind. Ja, also, oder wenn sie, ja, busy wäre, beschäftigt. Ja, und die Frage ist ja, bin ich beschäftigt oder mache ich halt was Produktives gerade? Ja, Ja. also, und je mehr ich mich zumülle, je mehr ich meinen Kalender zumülle, also wenn ich irgendwie Executive bin und habe einen Call am anderen, 8 bis 10 Stunden lang am Tag und muss dann morgens um 4 aufstehen, damit ich noch eine halbe Stunde mal nachdenken kann, das kann es ja nicht sein, ja. Und ich glaube in der Tat, dass das so ein, ja, also wie soll man sagen, das war vielleicht auch vor der Digitalisierung schon so, dass bei manchen Leuten dauernd das Telefon geklingelt hat, ja, dass sie da nicht wirklich drüber nachdenken konnten. Aber die Digitalisierung macht es halt nicht leichter, wenn ich auch noch die E-Mail auf Ping habe und die auch noch Ping macht, ja, zusätzlich zu meinem Telefon. Ja. Und das erzeugt dann, glaube ich, genau diese Art von, ja, digitaler Dummheit, die nicht dumm ist, weil sie digital ist, aber die halt dadurch mit befördert wird, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Und ich glaube Ja. in der Tat, so wie du sagst, die müssen mal ins stille Kämmerlein, die müssen sich mal irgendwie abkoppeln kurz, für einen Tag oder zwei und müssen mal sich zusammensetzen und überlegen, wo sind wir, wo wollen wir hin und das vielleicht entsprechend, mit jemand an der Hand. Natürlich gibt es da bei Salvalago ganz viele Leute, die einem da an die Hand nehmen können. Ja, genau. Wir das auch mal wieder erwähnen. Was war, also wir wollten ja nicht aufs Vorgespräch rekurrieren, weil es auch sehr, sehr kurz war, absichtlich. Aber wir haben doch geklärt, dass du bisher erst bei einem Salvalago-Event warst. Aber Ja, das stimmt. du hast ja gleich natürlich die absolute Creme rausgesucht, nämlich. Ja, definitiv habe ich mir die rausgesucht. Also ich wusste vorher gar nicht, dass wir da Mitglied sind. Also ich wohne ja in München. Ja, mal zu meiner Verteidigung, bin unter der Woche hier am Bodensee und habe das durch Zufall mitgekriegt. Also ich habe irgendwann mal den Namen auf einer Rechnung gesehen, habe gefragt, was ist denn das? Ah, das ist ein Netzwerk. Ah, okay, gut, sollten wir vielleicht mal hin. Also ich bin in Das ist München, eine gute ja. Idee, wenn wir bezahlen, ne? Ich bin ja total, ja, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich bin in München selber in einem Business Club mit 74 IT-Unternehmen oder IT-nah, da sind auch Marketingfirmen dabei. Also 4 Gruppen sind es in München plus Augsburg und Nürnberg. Und ich mag Netzwerke so oder so. Einerseits wegen Empfehlungsnetzwerk. Wenn ich irgendwo ein Problem löse bei einem Kunden und dann hat er ja meistens noch andere Herausforderungen, die jetzt nicht unser Fach-Know-how abdecken. Und ich empfehle einfach unheimlich gern Leute rein, denen ich vertraue. Ja, das ist für mich positiv beim Kunden, weil ich dann ihm zeige, dass ich ein guter Trusted Advisor bin, ja. Und ich bringe jemanden mit rein, dem ich wieder einerseits vertraue, aber auch dem ich auch Zugriff habe, wenn das mal nicht so laufen sollte. Das ist mir einfach extrem wichtig, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema Reputation, ja. Und deswegen mag ich solche Netzwerke generell, ja, weil man die Leute kennenlernt und wenn man mal zusammen ein Bierchen trinkt, und ich meine gar nicht saufen, sondern wirklich ein Bierchen trinkt, was zusammen isst, sich einfach mal so in einer privaten Atmosphäre unterhält, dann ist das von allen, für alle von Vorteil. Ich kann mir zwar nicht merken, wer jeder alles macht, aber dafür gibt es eine nette Kommunikationsplattform, wie zum Beispiel E-Mail, ja, wo man schreibt, hey, ich habe dieses Problem. Ja. Wer kann mir da helfen? Ja. Und das funktioniert einfach hervorragend. Und dann habe ich auch ein gutes Gewissen, wenn ich die Leute kenne, wenn ich irgendwas reinempfehle, weil ich natürlich nicht die ganze Zeit draufschauen will. Ja. Und ich muss sagen, Salbalago hat mich an dem Abend wirklich sehr begeistert, die Leute, die ich dort kennengelernt habe. Und es ist halt auch alles sehr IT-nah. Und das macht für mich Sinn, also ein bisschen die Fokussierung auch in dem Bereich. Ja, wenn du was außenrum brauchst, keine Ahnung, guten Caterer, selbst das könntest du da drin fragen, weil jeder schon mal eine Firmenveranstaltung gemacht hat. Ja, gerade für mich jetzt hier als Ausländer von München kommt, ja, ist sowas dann ganz gut, wenn ich mal solche Infos bekomme. Ja. Das Stichwort Netzwerken hatte ich mir ohnehin noch mal notiert. Hast du da irgendwelche Beobachtungen? Ich habe manchmal das Gefühl, ja, wie soll ich sagen? Also einerseits ist Deutschland so eine Zone, wo das eher so manchmal ein bisschen einen seltsamen Touch hat von Seilschaft über Vitamin B, über sonst irgendwas. Und andererseits habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Leute das irgendwie nicht können. Ja, wie geht's dir da? Also hast du da das Gefühl, das können alle gleichermaßen oder das wird in ausreichend Unternehmen auch akzeptabel hochgeschätzt, dass es wirklich dann auch, ich sag mal, das C-Level ist, was da dann auch rausgeht oder wie sind da deine Beobachtungen? Okay, ich versuche das mal in der Reihenfolge zu beantworten, wenn du mich gefragt hast. Also nein, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde Netzwerken extrem wichtig. Also ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, also in der Schweiz, was jetzt von München aus gesehen Ausland ist. Ja, Das ist auch von Konstanz aus. und in der Schweiz, also ich habe einen eidgenössischen Trauzeugen und habe auch Freunde in der Schweiz. Deswegen war das für mich jetzt gar nicht so problematisch. Ja. Von dem, was ich viel gehört habe, weil es ist eine andere Kultur. Die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach so. Das muss man wissen. Ich sage mal, wenn ich nach Thailand auswandere, dann lese ich ja auch ein Buch, wie die Leute sich da drüben verhalten, was wichtig ist, so nach dem Motto, fass niemandem auf den Kopf, ja, und solche Sachen. Also sollte man, wenn man in die Schweiz zieht, vielleicht auch mal so ein Buch lesen. Das hilft relativ, ja. Und die Schweiz hat einen Vorteil, das habe ich, als ich da drüben langsam mein Netzwerk hatte. Wenn du was brauchst, fragst du einfach irgendjemanden, weil aufgrund der Größe, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, und den Einwohnern kennt sich jeder entweder aus der Schule oder vom Militär. Ja, also du kriegst Ja. immer irgendwie einen Kontakt. Ja, das funktioniert jetzt in Deutschland jetzt nicht so. Und als ich Ja. zurückgekommen bin, was 2016 war, hatte ich in Deutschland gar nicht mehr so ein großes Netzwerk. Ja, und das habe ich dann unter anderem auch durch den Aufbau der eigenen Firma, die eine Startup war, an unheimlich vielen Events kennengelernt. Also das, irgendwelche Startups-Events, die von der Y Startup oder wie die heißt, dort gelaufen sind. Oder ich war auf einer Rave Night, wo das war echt hart für mich, weil erstens nicht mein Stil, zweitens bin ich da echt zu alt dafür und irgendwann muss ich ins Bett. Aber ich habe einfach unheimlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch vernetzt bin. Bei einigen Sachen haben sich echt gute Beziehungen, also Geschäftsbeziehungen daraus entwickelt. Und es war noch nie einfacher zu netzwerken wie heute. Ja, man kriegt natürlich jetzt über LinkedIn auch mal Schrottanfragen oder so. Ich finde das allerdings nicht so extrem. Ja, es gibt eine Menge Leute, die was verkaufen wollen. Aber dafür ist es halt auch das Internet. Du musst es ja nicht annehmen, du kannst sie blockieren oder freundlich darauf hinweisen. Ich habe da bis auf einmal bis jetzt auch immer eigentlich positive Erfahrungen gemacht, wenn ich gesagt habe, will ich nicht oder so. Und ja, als C-Level oder überhaupt Management sollte man das Vernetzen einfach vormachen. Weil, ich sag mal, viele Kontakte heißt ja noch nicht, dass das was bringt. Das kommt ja auch dazu. Es ist auch eine Frage, auf welchem Level bist du unterwegs? Also ich meine gar nicht mal Positionslevel in der Firma. Das ist natürlich schon auch wichtig, aber einfach hat man dieselben Interessen, ja. Und dafür gibt es alle möglichen Gruppen, Events. Also ich bin froh, dass wir jetzt wieder Live-Events besuchen können. Das ist eher so mein Ding, einfach mit Leuten rumstehen und kennenlernen. Mal fragen, hey, was machst denn du so und was machst du so? Finde ich das A und O, das ganze Thema Vernetzen einfach, weil man unheimlich viel tolle Leute kennenlernt. Und ich profitiere auch persönlich davon, weil ich einfach verschiedene Sichtweisen kriege. Ich bin trotz meines hohen Alters total offen, weil ich noch eine Menge lernen kann. Das habe ich ja vorher gesagt, mit der Vernetzung der Generation. Und ich höre auch unheimlich gerne zu. Ja. Und effektiv kann mir auch ein 16-Jähriger was beibringen, weil der anders aufgewachsen ist wie ich. Ja. Also das ist vielleicht nicht auf den Job unbedingt, also bis auf die Ausnahmetalente, die mit 16 schon brutales Know-how haben innerhalb der IT oder sonst irgendwas. Aber ich finde das bereichernd, erfrischend und weiterbringend. Also mir gefällt das total gut. Ja. Mit dem Netzwerken nicht können, meine ich manchmal so ganz banale Sachen wie, wenn ich jemanden frage, und was machen Sie so beruflich? Ja, also die einen fragen dann ja, wie beruflich? Ja, manchmal frage ich dann schon, was machen Sie, außer bei Events wie diesem hier rumhängen oder so? Ja, und dann ist irgendwie klar. Und dann manchmal manche fragen dann immer noch, ja, wie beruflich? Und dann denke ich, ja, um Himmels Willen, ja, also laufe hier mit Ehering rum, also ja, wie auch immer. Und dann kriegt man manchmal von den Leuten so die Antwort, ja, das ist kompliziert. Ja, da sage ich dann immer zum Spaß, ja gut, wenn Sie es nicht wissen, brauche ich ja jetzt auch nicht zuzuhören, ja, wenn Sie es erklären. Weil wenn Sie sich nicht vorher Gedanken gemacht haben, wie Sie jemand anders erklären, was Sie beruflich machen, ja, dann muss ich da jetzt Übungsperson spielen oder ja, mache ich gern im Coaching-Zusammenhang, aber ja, das lasse ich das die Leute erklären, aber doch nicht beim Event, ja. Oder Ja. ich weiß nicht, bei mir, ich bin da immer noch vielleicht auch so ein bisschen oldschool, wenn einer sagt, nee, Visitenkarten habe ich schon seit 5 Jahren nicht mehr. Ja, dann hält er mir zwar seinen LinkedIn-QR-Code entgegen, dann kenne ich den zwar und nehme den in mein Netzwerk auf, aber dann muss ich mir ja noch notieren, dass ich den heute kennengelernt habe und dass ich überlegen muss, ob ich mit dem jetzt nochmal irgendwie in ein Gespräch gehen will oder zu welchem Thema oder, ja, also das lädt ja dann die komplette Last beim anderen ab. Also solche Dinge meine ich, so bestimmte, also für mich ist das ein Prozess wie jeder andere, ja, also ich lerne jemanden neuen kennen, dann füge ich den bei Xing oder LinkedIn hinzu, dann habe ich vielleicht, dann sage ich, hey, wollen wir mal reden oder wie auch immer, ja, oder wir hatten über X geredet, wollen wir das Gespräch fortsetzen oder was auch immer es ist. Das muss gar nicht unbedingt, ich glaube, manche verstehen das auch manchmal miss in so einem Sales-Zusammenhang, wo ich dann denke, ich sage, manchmal sage ich, ich will ja gar nichts verkaufen, sondern ja, ich muss doch erstmal verstehen, was du machst, und bloß aus den 3 Sätzen, die du da in deinem Profil stehen hast, habe ich das noch nicht verstanden. Ja, das ist wahr. Wobei ich auch ein Fan bin von dem elektronischen Vernetzen. Also als ich hier nach Visitenkarten gefragt wurde, was da draufstehen soll, sage ich, ui, ihr habt noch Visitenkarten? Cool. Ja, hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr benutzt. Ich mache das auch ganz gerne über den QR-Code über LinkedIn. Und dann schaue ich mir das Profil an und dann, wenn es interessant ist oder man eh schon was besprochen hatte, dann geht das kurz schriftlich, dann mit Telefonnummern und dann geht es eigentlich weiter. War ja bei uns ähnlich, glaube ich, Ja, irgendwie. genau. Ja. Ja. Ja, ist Geschmackssache. Aber weil du gesagt hast mit dem Vorstellen, das ist so das, was mir in den amerikanischen Buden relativ gut gefallen hat. Eigentlich hat da fast jeder so eine kleine Pitch auch für sich selber. Und das finde ich extrem gut. Dann kriegst du das durchgezogen. Weil manchmal geht man ja auch auf Events, um die richtigen Leute kennenzulernen. Und manchmal stimmt es nicht. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, keinen vom Kopf zu stoßen. Und wenn man da so mal eine Kurzform miteinander redet, finde ich das ganz angenehm. Außerdem kann man sich das eh nicht merken. Ja, weil ich glaube, du kannst mir immer noch sagen, welches Problem wir lösen, oder? Mit unserer Software, oder? Zum Beispiel bei einem Merger und einer Ich Akquisition, meine die diese drei Datenschutz. Zahlen, nur diese drei Zahlen. Also was war das 3-2-1-Problem? So, Drei so. Jahre Projekt, was? 2 Millionen Invest? Nee, was war's? Ja, genau. Und 3 Jahre dann kriege ich Projekt, 2 einen Millionen so. Datensheet raus und merke, das hat alles nichts gebracht. Ja. Deswegen Ja. pitche ich ganz gerne über diese Art und Weise. Ja. Ja. Weil das kannst du auch wieder aufnehmen. Ja, was du als zweites merken kannst, ist, wir retten das Bier. Nämlich? Ah, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Wir sind ja gleich durch, sind ja schon eine Stunde am Machen. Echt? Mensch, Ja. jetzt, also irgendwie bei 35 Minuten habe ich gedacht, oh Gott, es wirkt so, als wären wir gleich fertig. Aber dann, genau. Nee, das wollen wir natürlich einhalten, ne? Das wissen wir. Auch wir Partner sind pünktlich. Aber was ich jetzt am Ende natürlich immer möchte von meinen Gesprächspartnern, ist Tipps. Wen hast du denn beim Sommerfest bei Optimal Systems? Die müssen wir dann da immer mit erwähnen, ja, weil die eine absolut geile Dachterrasse haben. Ja, das war Also das Hammer. ist wirklich schwer Ja. schlagbar mit Blick auf den See Rhein in hohe Höhe. Und bei denen ist immer gutes Wetter, wenn Sommerfest ist. Das muss man auch mal erwähnen. Das machen die auch super. Ja. Wen hast du denn da kennengelernt, mit dem ich als nächstes mal reden sollte? Da würde ich dir jetzt empfehlen, den Professor Dr. Hanno Langweg. Wie der lange Weg, langen Weg. Er ist auf der HTWG als Professor. Und den fand ich einen sehr spannenden Gesprächspartner. Dann werde ich den auf jeden Fall mal ansprechen. Wunderbar. Ja. Den kenne ich auch schon. Den habe ich lustigerweise auch an dem Abend das erste Mal persönlich kennengelernt. Und der gehört auch zu ihm. Und das ist sozusagen unser Gastgeber beim Park im Bodensee. Apropos Networking-Events. Da das ja jetzt zeitnah rausgeht, also wenn es geht, nach mir geht, eigentlich noch heute. Ich glaube, ich habe nachher noch mal einen Call, aber vorher schaffe ich das noch. Ein kleiner Event-Hinweis. 7. bis 9.10. so uns irgendwie nicht die Killer-Corona-Variante ereilt, machen wir auf der Insel Reichenau ein Barcamp. Und zwar Innovationscamp Business und Gesellschaft. Ursprünglich hieß es Innovationscamp Business und dann war ich mit ein paar Leuten im Gespräch und wir haben festgestellt, dass das Business sich auch nicht allein ändern kann. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal das Event erstellen innerhalb von Xing Bodensee und die Tickets freischalten, weil ich noch in der Nachbereitung des letzten Barcamps war, wollte ich da noch nicht neu mit anfangen. Und das könnte auch ganz spannend werden, sich da mit Leuten auszutauschen. Barcamp kennst du? Ja. Wenn man aus München kommt, kennt man das, genau. Hier muss man es häufig erklären. Ja. Die anderen können es googeln. Ja. Oder einfach bei barcamp-bodensee.de vorbeischauen, da ist ein Video verlinkt. Und das wäre sozusagen die nächste Networking-Gelegenheit, wo man spannende Menschen Sind das kennt. 3 volle Tage? Wir machen Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Ach so, das Wochenende, das ist gut, da habe ich Ja, immer Zeit, das passt. genau. Das ist, also wenn du da mal nicht nach München musst, da ist also Oktoberfest auch schon vorbei, da gibt es eigentlich gar keinen Grund. Da bin ich am 2.10., das von daher passt Ja, das. Ja. das muss, ein Tag muss reichen, Ja. ne? Ist aber auch ein Vernetzungstag, In der Tat, da hatte ich interessanterweise. auch Ja. mal ein spannendes Event. Da war ich das erste Mal in so einem Zelt. Ich habe mal auf dem Oktoberfest gearbeitet und Plüschaffen verkauft und sowas alles. Das ist auch interessant, besoffenen Plüschaffen zu verkaufen. Da lernst du auch ein paar Verkaufstricks. Und da musst du auch Menschen mögen, sehr, sehr, sehr mögen. Und du musst sehr, sehr gut auf sie achten, ja, und zuhören, ja. Also da lernt man einiges. Und da war ich aber das erste Mal in so einem Festzelt, wo mit so mit Programm und dreigängigem irgendwas. Und ich dachte, ich war dann überrascht. Ich war eigentlich satt und dann hieß es, ja, jetzt kommt die halbe Enten. Und ich so, oh Gott. Ja, gut. Genau. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Leute. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Bis dann, tschüss Oliver, Servus. Ciao.